Die drei Fliegen von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Rollt ein Wagen durch die schwüle Hart, fern nach Welschland auf der Hochzeitsfahrt. Mittagsschlummer drückt auf Tann und Laub. Bloß drei Fliegen tanzen mit dem Staub. Während sie so hinterm Wagen reiten, wispern sie und tauschen Heimlichkeiten. Raunt die erste: Um der Rosse nüstern, flog ich heute Morgen neuheitslüstern. Hab vernommen, was sie sich erzählten, von der jungen Frau, der Neuvermählten. Fürstlich ist ihr Hochzeitsangebinde, Schloss und Garten, Diener und Gesinde stehen bereit, als Herrin sie zu grüßen. Glanz und Reichtum legt er ihr zu Füßen. Summt die zweite: Auf dem Wagenschlag saß ich still den langen Vormittag, blickend auf das Paar mit Wohlgefallen, denn ich sah des Glückes farbiges Schweigen durch den grünen Wald zum Himmel steigen. Sah sie seufzen, hört ihn Liebe lallen, sah errötend sie dem kühnen Gatten Hand und Mund und Kuss um Kuss gestatten. Doch die dritte zischelt: Ich erkor mir zum Kundschaftsplatz ihr feines Ohr, wo der Frühlingshauch die Locke kräuselt, wo zum Herzen der Gedanke säuselt. Und ich sah im Traum sie heimwärts wandern. Wenn sie schweigt, so schweigt sie von dem andern. Wenn sie ihres Gatten Küsse duldet, seufzt sie, weil sie's dem Verhassten schuldet. Wenn sein Stammeln ihr die Wangen rötet, so geschieht's vor Scham, dass Schmach nicht tötet. Ende von Die drei Fliegen, aufgenommen von Julia Niedermeyer.